Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Hallo Freunde, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute ausschließlich im Radio bei 1 Live. Schön, dass ihr da seid. Heute Nacht, wie immer, freitags, eine freie Themennacht. Freie Talk Radio Show. Wenn ihr euch also mit mir unterhalten wollt, dann könnt ihr das gerne machen, egal über welches Thema. 0800 5678 111 oder ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 111. 10. Erste Anruferin heute Nacht ist Karin. 48 Jahre. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo Karin. Hallo Domian. Also wir beide haben schon mal telefoniert. Ist es wahr? Es ist wahr. Auch wir haben schon öfters telefoniert. Und zwar im Mai, da hatte ich wahnsinnige Angst, ins Krankenhaus zu gehen. Ich habe ein Magenband bekommen. Oh, ich weiß. Ja, kannst du dich daran erinnern? Ich erinnere mich. Wir haben doch sogar aus dem Krankenhaus dann telefoniert, ne? Ganz genau. Also, Karin war das, die übergewichtig ist. Ganz genau. Ne? Und die sich dann hat, ich glaube, das erste Mal haben wir telefoniert, als das anstand mit dem Magenband. Genau, das war freitags, ja. Abends und ich musste samstags ins Krankenhaus und hatte wieder wahnsinnige Angst, weil ich war schon mal im April. Wahnsinnige Angst hattest du? Ich war im April schon mal im Krankenhaus und bin am Tag der OP damals laufen. Geflohen. Ich habe dir dann Mut zugesprochen, ne, und habe gesagt, Mensch, Karin, das musst du jetzt durchziehen. Ganz genau. Weglaufen ist nicht mehr. Ganz genau. Und dann hast du es auch gemacht, ne? Ja, aber wirklich, also ich hatte wirklich wahnsinnige Angst und du hast mir wirklich Mut zugesprochen, muss ich ganz ehrlich sagen, und nochmal Dankeschön, es hat sich gelohnt, ich habe jetzt über 50 Pfund abgenommen. Ja. Also die OP war, sagen wir nochmal genau, du hast es gerade gesagt, im Juni, am ne? 20. Mai war das. Im Mai, ganz genau. Genau. Ja. Dann haben wir damals aus dem Krankenhaus telefoniert. Das war dann auch schon ganz schön. Das ist gut gelaufen. Und jetzt hast du so viel abgenommen. Jetzt habe ich so viel abgenommen. Sag noch mal, wie viel du vorher gewogen hast und wie viel du jetzt wiegst. Das waren so ungefähr 129 Kilo und jetzt wiege ich 103. 103. Kilo, ja. Wie hat sich das denn jetzt so das Leben entwickelt mit diesem Magenband? Also ich hatte sehr viel Angst vorher gehabt, also das Leben danach, habe ich gedacht, es wird wohl schlimm sein mit dem Trinken, weil ich kann nur schlückchenweise trinken und essen. Ich kann ja auch nicht mehr so viel essen, nur noch so ganz wenig, wie ein Schnitzel, sagte ich damals, so groß wie ein Markstück nur noch. Ja, also es ist gar kein Problem, das geht wunderbar. Mit dem Trinken gewöhnt man sich ganz schnell dran, dass man nicht ein Glas voll mit einem Zug leer trinken kann. Also, du kannst nicht so viel essen, aber hast du nicht einfach so die Lust dazu, oder mal so richtig wieder zuzuhören? Das ist geblieben. Also deshalb konnten die mir nicht wegnehmen. Genau, also da ist jetzt die Psyche gegen den Körper. Ne? Ja. Der Körper sagt, nee, mehr geht einfach nicht rein. Aber so mental würdest du gerne schon mal zulangen. Ja, ganz genau. Also da muss man sich schon beherrschen. Das ist. Was passiert eigentlich, wenn du zu viel isst und wenn du zu viel reinstopfst? Also dann muss ich mich übergeben. Ach so. Da bekomme ich Magenschmerzen, muss mich übergeben und ich muss auch aufpassen, weil ich kann diesen Magen ja auch wieder überdehnen. Ja, ja. Und das wäre ja gefährlich. Also da muss ich mich schon zurückhalten, aber ich habe ja auch ein Sättigungsgefühl. Ja. Ich habe zwar die Lust. Und ich hoffe, dass du nicht dieser Versuchung unterliegst, ne, dich zu erbrechen. Ja, das ist mir jetzt öfters passiert, weil ich muss auch unheimlich gut das Essen durchkauen. Ganz fein kauen. Und man ist es ja irgendwie gewöhnt, so, weißt du, zu essen, man denkt gar nicht dran. So ein Schluck runter, ja, genau. Genau, und das ist mir dann öfters passiert, dass ich dann nicht richtig gekaut habe. Und das war dann nicht so, so schön. Ne? Ja, ich meinte jetzt aber auch im Hinblick auf, dass es nicht in eine Bulimie ausartet. Nee, also. Ja? Das wäre ja nur ganz schlimm, wenn du da vom Regen in die Traufe quasi kommen würdest. Ne? Also, Grundresümee, gut, dass du es hast machen lassen. Ja, das war ja damals, das sagte ich dir auch, ich hatte ja nicht jetzt, weil ich war nicht hässlich gewesen, obwohl ich sehr übergewichtig bin. Ich bin auch sehr groß. Ja? Es war ja hauptsächlich wegen meinem Rücken. Ich habe da meine Bandscheibe kaputt. Genau. Und mein Kniegelenk. Und ich merke, dass jetzt, also diese Funde, die ich runter habe, also die tun meinem Rücken jetzt sehr, sehr gut. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Wie ist denn jetzt so die Prognose? Geht das jetzt so schön weiter nach unten? Ja gut, ich habe einen Stopp jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe einen Stopp. Aber mit der Zeit sagte mir der Doktor, ich soll ja auch nicht so schnell abnehmen. Die sind jetzt sehr zufrieden, das sind 50%, die ich jetzt abgenommen habe von meinem Übergewicht. Und er sagte zu mir, lasse sich ruhig Zeit. Aber eigentlich müsstest du doch noch viel mehr abnehmen. Du isst so geringe Mengen. Oder isst du ganz oft geringe Mengen? Nein, dreimal am Tag soll man. Dreimal am Tag? Nein, da Du müsstest du doch schon ganz schön spindeldürr sein eigentlich. Nee. So nicht. Ich esse ja auch noch so Kartoffeln. Also ich esse eigentlich alles. Aber eben in so ganz kleinen Mengen. Ja, und nicht so ganz, ganz klein auch nicht. Bei mir zum Beispiel ist ja dieses Magenband, das ist ja geblockt auch. Das kann man ja noch blocken, damit die Öffnung etwas kleiner wird. Und bei mir ist das ganz minimal geblockt. Also ich kann schon ein Brötchen morgens essen, ein ganzes Brötchen. Na gut, ein Brötchen. Was ist denn zum Beispiel, das können wir uns ja alle wunderbar vorstellen, du kaufst dir einen Hamburger. Wie viel kannst du davon verdrücken, von einem Hamburger? Also das Brötchen von diesem Hamburger gar nicht, weil das zu trocken ist, dann esse ich nur das Fleisch, ne? Aber das ganze Fleisch geht schon runter, das passt rein. Das geht rund, ja, das geht das rein. Passt rein. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, eine normale Portion Fritten mit Mayo. Nee. Nein, ich nur von der Menge jetzt. Nee, das schaffe ich nicht. Also wenn ich die Hälfte höchstens. Ja, wenn ich Fritten nehme, dann war ich letztens mich durch Halt angefahren und sage, ich hätte gerne eine Kinderportion. Und dann sage ich, nee, noch weniger, ne? Also so eine Handvoll, also dann bin ich aber auch wirklich satt. So, dann isst du ein Brötchen morgens, mehr kriegst du nicht rein. Nee, ja. Dann mittags auch irgend so eine kleine Fusselportion, ein bisschen Hackfleisch, ein halbes Kartoffelchen und ein halbes Brokkoli oder irgend sowas. Ja, so ungefähr. So, und abends dann nochmal ein Butterchen. Ja, eine halbe Scheibe oder eine Scheibe. Da muss man doch dürr von werden. Ja gut, ich trinke dann auch noch... trinke ich hier so Vitaminsaft und Säfte. Ne? Aber vielleicht muss der Körper sich auch erstmal dran gewöhnen und dass das vielleicht auch im Laufe der nächsten Monate sich weiter dann doch nach unten entwickelt. Ja. Könnte sein. Ne? Also meine Bekannte von mir, die ist auch 14 Tage vor mir da gewesen, die hat aber 186 Kilo hat sie auf die Waage gebracht und die hat jetzt über 50 Kilo abgenommen. Hey, hey, hey. Die hat den Magen wohl abgetackert bekommen. Ne? Ja. Ja. So. Ja, aber bitte? Ich freue mich, dass du mich nochmal angerufen hast. Ja, ich melde mich auch, wenn ich darf, nochmal. Und die Stammzuhörer werden dich mit Sicherheit wiedererkannt haben. Und wir haben das ja immer gerne, wenn wir so Geschichten weitererzählt bekommen, wie es den Leuten geht. Ja, also. Da freuen wir uns alle. Also da viele haben ja auch vielleicht Angst davor und denken, so wie ich dann, wie wird das danach sein? Ja. Ist das überhaupt noch ein Leben? Ich war letztens zur goldenen Hochzeit und habe vorher auch gedacht, boah, toll, die können alle essen und du sitzt da wie so eine Dumme rum und... Ich habe von jedem etwas probiert. Ja, ist auch okay dann. Es ging ganz gut. Ja. Und dann, ja, da sollen andere, die vielleicht diesen Schritt, vielleicht auch Angst haben, diesen Schritt zu machen. Wobei das natürlich immer individuell unterschiedlich ist und man sollte sich wirklich gut beraten lassen. Ja. Man kann so allgemeine Ratschläge sich auch nicht so geben. Nee, das stimmt schon. Aber ich wünsche weiterhin gutes Abnehmen, Karin. Ja, ich werde mal ein Bild von mir schicken. Ja, mach es bitte mal, gerne. Ich werde das wirklich mal machen, vorher und nachher. Und ich werde mich auch nochmal melden. Und dann würde ich sagen, einfach bis auf Weiteres. Und danke schön, dass du mir damals wirklich so viel Mut gemacht hast. Recht, recht vielen Dank. Ich freue mich, dass das so eine Auswirkung gehabt hat. Toll. Und dann viele... Achso, ich hätte mal so gerne noch ein Autogramm von dir und von der Hella von Sinn. Wenn das mal geht, die mag ich das, auch so. Pass auf, wir rufen dich gleich nochmal an und dann notieren wir deine Adresse und dann schicken wir dir eins. Das wäre lieb. Also nochmals, Dankeschön. Alles klar, tschüss Karin. Okay, tschüss. 0800 567 8111. Hier ist der Radio 1 live mit der Telefon-Talkshow Domian. Und wir haben eine freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Ganz egal, über welches Thema. Zum Beispiel hat auch Jenny angerufen, 32 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Ja. Jenny, was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, weiß nicht, ich sitze zwischen zwei Stühlen und Ich wollte jetzt gerade nicht den üblen Scherz begehen und den Nachnamen von dir sagen. Wo ich jetzt allerdings diese Stimme höre, liegt sie mir doch auf der Zunge. Naja, also nein, damit habe ich nichts zu tun. Also ich spreche nicht mit Jenny Elvers. Nein, und ich habe auch nichts damit zu tun. Also meine gar Eltern nichts. Haben mich damals halt damit gestraft, das ist okay. Mann, aber die kannten ja Jenny Elvers noch gar nicht. Die konnten ja nicht ahnen, was da auf dich mal irgendwann zukommt, ne? Genau. Du bist 32, ich weiß gar nicht, wie alt Jenny Elvers ist. Die ist, glaube ich, schon 39, ne? Oder 40 oder so, ne? Nein, ich glaube, die ist jünger. Jünger, ja. Na gut. Jenny, du sitzt zwischen zwei Stühlen. Ja. Erzähl es mir genauer, damit ich es kapiere, um was es geht. Okay, also ich habe eine Beziehung laufen mit einem Mann, der Handy ausschalten. Alter ist und das läuft seit zwei Jahren. Mach mal dein Handy aus, das macht mich ganz... Hallo, mach mal dein Handy hinten aus. Der ist schon aus. Ja. So, der Mann ist so alt wie du. Ja, ein bisschen jünger. Ja. Und dann ist ein anderer Mann, der ist ein bisschen älter. Ja. Und gut, dazwischen sitze ich halt. Ja. Kennst du die schon alle gleich lange? Nein, kenne ich nicht. Wie lang laufen denn die Beziehungen? Also den einen kenne ich seit 2,5 Jahren und den anderen halt ungefähr seit einem halben Jahr. Mhm. Du lebst aber nicht mit dem... Ich lebe mit keinem von beiden zusammen. Und die beiden wissen nichts voneinander? Doch, sie wissen es voneinander. Die wissen voneinander? Mhm. Sie wissen beide was voneinander. Ich bin kein Mensch, der da irgendwie was verheimlicht oder sonstiges, sondern... Ja. Also der Alte, mit dem du älter, also die Alte im Sinne, die ältere Beziehung, mit dem du 2,5 Jahre zusammen bist, der weiß von der frischen und umgekehrt ganz genauso. Ja. Und wie gehen die Männer damit um? Ja, schlimm. Also mit der alten Beziehung, ich dachte mir, also ich muss dazu sagen, dass ich ein paar Kiddies habe. Kinder. Ja. Sagt man auf Deutsch. Und nicht wie viele nur Kinder? Eins davon, sondern mehrere. Wie viel? Drei. Drei Kinder. Aber nicht von diesem, mit dem du länger zusammen bist. Das geht ja gar nicht drei so. Nein. Also das sind Kinder von ganz anderen Männern. Nein, nicht von ganz anderen Männern, sondern von einem. Von einem ganz anderen Mann. Ich war verheiratet. Ja. Aus dieser Ehe sind die Kinder entstanden. Und das war okay. Und es war für mich, also für mich gibt es eigentlich bloß, ich sage einmal ja und ja. Mhm. Also bist du sozusagen alleinerziehende Mutter? Ja. Mit zwei. Und bin alleinerziehende Mutter von drei Kindern. Jetzt sollst du gerade so ein bisschen auch erzählen, wie schlimm oder wie schwierig das für die beiden Männer ist, dass du eben zwei Männer hast. Und erzähl mal, wie schwierig ist das für die? Es ist ganz schwer, weil ich habe dann halt eben, ich war alleinerziehend und war dann alleine, wollte keine Beziehung mehr und habe dann halt einen Mann kennengelernt und ja, wie sich das halt so ergibt. Und ja. Er hat sich auch super toll mit den Kindern verstanden und das lief ganz toll und klasse, super. Und jo, wir fangen mal nicht von ganz vorne an, sondern ich frage... Phase und dann irgendwann fing er dann an zu spielen und das war ihm alles egal. Und bei uns ist halt so, wir müssen am Morgen aufstehen, weil die Kinder müssen in den Kindergarten, in die Schule und es war ihm alles egal, es hat ihn gar nicht interessiert. Jenny, lass mich mal nochmal konkret fragen und ich bitte dich um eine konkrete Antwort. Die beiden haben im Moment Zoff wahrscheinlich oder tun sich schwer. Welchen Konflikt haben die beiden Männer miteinander, nachdem sie das erfahren haben? Ich habe den Konflikt. Ja, aber du hast auch gerade gesagt, dass es für die auch schwierig ist. Ja, ja, natürlich. Wie verhalten die sich denn dir gegenüber? Die beraten mich, ich bekomme Blumen ohne Ende ins Haus geschickt. Ich bekomme Mails. Mein Handy steht nicht mehr still, ich bekomme nur noch Anrufe. Ich verstehe, also die wollen im positiven Sinne um dich buhlen und die sind nicht sauer. Nein, die machen sie ab. Was, die machen die ab? Sie ab. Die machen, als ob jetzt die Welt untergeht und jetzt müssen sie nochmal ganz schnell und jeder sagt mir, oh Gott, und wie schlimm ist es und was alles passiert. Und also, die machen dir keinen Druck und machen dir keinen Stress. Ich bin nicht unter Druck gesetzt, doch. Ja gut, aber das ist irgendwie, sie machen es auf nette Art und Weise mit den Blumen eben. Die beschimpfen dich nicht oder machen keinen Stress, so meine ich das. Nein, beschimpfen nicht, aber... Aber du fühlst dich unter Druck gesetzt. Ja, das ist ja auch richtig so. Ja, das ist ja auch richtig so, Mensch. Wer mit zwei Männern anbandelt, der muss auch unter Druck gesetzt werden. Oder die muss auch unter Druck gesetzt werden. Warum denn zwei, Jenny? Warum? Ja. Weil ich das Gewohnte nicht aufgeben möchte, das ist mir wahrscheinlich ein bisschen lieb und weiß nicht. Und das andere, das ist locker, frei. Das ist Also willst du es ganz, ganz bequem haben und ganz egoistisch gehst du vor? Ja, komischerweise mit 32 Jahren komme ich mal auf diese Tour, dass ich sage, ja, man kommt auch anders durchs Leben. Ja, aber so richtig kommst du damit wohl nicht durchs Leben. Lange ich komme damit nicht selber klar von meiner... Eben, ja. Und lange wird es auch nicht gut gehen, lange wird es auch nicht gut gehen mit den Männern. Die werden es ja nicht auf Dauer mitmachen. Nein, aber die überschwängen sich. Das ist fantastisch, was mir hier vorgeladen wird. Ich bekomme da einen riesen Blumenladen. Also ich denke mir schon, ich könnte hier halb Holland aufkaufen. Also jeder will den schönsten Blumenstrauß schicken. Ja, nicht nur das. Nicht nur das. Du wirst mit Brillanten überschüttet und mit tausend netten Sachen. Übertrieben ausgedrückt jetzt. Ja, übertrieben ausgedrückt, ja, das ist es. Aber das ist natürlich jetzt keine Sache auf Dauer, ne? Und das möchte ich auch gar nicht. Mhm. Aber ich bin in diesem Konflikt und ich kann auch nicht sagen, das eine gefällt mir und das andere gefällt mir nicht. Und so, ich werde dich jetzt ganz einfach mal ein paar Sachen fragen. Okay. Das, ne? Das ganz, so ganz, ganz schlichte Dinge. Ja. Wen liebst du am meisten? Den, mit dem ich schon 2,5 Jahre zusammen bin. Hm. Mit wem hast du den besten Sex? Mit dem ich schon 2,5 Jahre zusammen bin. Ach. Also können wir es unterordnen, wenn ich mal kurz verbrechen kann, in 1 und 2? Ah, genau, den alten nennen wir 1. Aha. Ne, und den neuen nennen wir 2. Okay. Ne, da ist es ein bisschen einfacher. Also, ja. Du liebst den, ich sag mal den alten, denn das ist ein bisschen despektierlich, aber ich meine es ja nicht böse, da kann man besser verstehen. Also die Nummer 1, okay. Die Nummer 1, den alten. Liebst, der ist ja doch viel mehr als der andere, aber ist okay. Genau, es geht ja gar nicht ums Alter. Den liebst du am meisten und mit dem hast du den besten Sex? 1, mit dem alten. Mhm. Genau. Mhm. Was gibt dir denn der neue, die Nummer 2? Ein wahnsinniges Lebensgefühl. Das Leben an sich, das, der inspiriert mich, das ist für mich der Sonnenaufgang, das ist für mich alles, ja. Aber du hast auch guten Sex mit dem? Nein. Nein? Nein. Hast du noch gar nicht mit dem geschlafen, mit Nummer 2? Doch, habe ich. Aber der Sex ist nicht dolle? Ich habe auch gar kein Interesse dran. Warum nicht? Doch, ich versuche mit ihm zu schlafen, aber das geht vom Kopf her nicht. Das, ach so. Funktioniert halt einfach nicht. Würdest du denn sagen, dass du in Nummer 2, also in diese neuere Beziehung, dass du in den, wenn du den auch schon nicht liebst, zumindest verknallt bist? Ich hab wahnsinnige Gefühle für ihn. Ja, aber wir wollen es nicht Liebe nennen. Nein. Das werde ich auch nie Liebe nennen, weil nee. Verstehe ich. Nein. So, weitere Frage. Langweilst du dich mit dem Alten, mit Nummer 1? Ja. Aha. Warum? Weil er ist mir zu anstrengend. Inwiefern? Weil ich kann es nicht mehr nach diesem Alltag. Ich gehe arbeiten, ich habe 3 Kinder, der Alltag ist da, ich muss am Abend irgendwann abschalten und er fordert mich immer. Er will immer mit mir diskutieren und ich kann es nicht. Mhm. Ich möchte mich zum Beispiel, das habe ich bei Nummer 2, das habe ich dann da, dass er mich in den Arm nimmt und er sagt, es interessiert mich alles nicht. Mhm. Ich genieße diesen Augenblick und ich finde es schön, mit dir zusammen zu sein. Und Ich verstehe. Jenny, aber wenn man jemanden wirklich liebt, und du hast das ja aus vollem Herzen gerade gesagt, ne? Den lieb ich, den Alten, die Nummer 1. Kann man denn über so etwas dann nicht ganz offen reden und sich arrangieren? Der ist zu kompliziert. Ja, aber dennoch. Und wenn man das alleine nicht schafft, also oder zu zweit nicht schafft, dann könnte man sich doch vielleicht eine dritte Person heranziehen. Zum Beispiel wir haben alles probiert, alles, beziehungsweise ich habe es probiert. Wart ihr bei einem Paarberater? Ich habe es probiert, aber er hat alles abgeblockt. Also mittlerweile, jetzt sagt er, wo der Dritte dabei ist, sagt er, er macht's aber. Ach so, ja, das ist doch ein Anfang. Jo, aber jetzt erst. Ja, nur gut, manchmal brauchen gewisse Dinge einen gewissen Druck. So, das ist doch die Lösung. Ich finde, dass du dich auf den Mann konzentrieren sollst, auf den Menschen, den du wirklich liebst. Auch wenn wenn Nummer 2 dir so ein leichtes, nettes Lebensgefühl vermittelt. Nutze die Chance. Aber Domian, ist das dann bloß so ein Übergang oder ist das nicht einfach bloß so das Rausbringen, dass man von dem Ersten gar nichts wissen will? Meinst du, dass es so okay ist? Dass man das so unterscheiden kann, das Erste sagen kann, also dann ist er das. Habe ich jetzt nicht so ganz richtig verstanden. Also kannst du jetzt dann irgendwo sagen, dass der Erste unbedingt das Ding ist? Ja, finde ich schon. Wenn man so eindeutig sagt, diesen Menschen liebe ich, den liebe ich wirklich, dann finde ich, dass man alles unternehmen sollte, um eine solche Beziehung wieder auf die richtige Ebene zu bringen. Und wenn er jetzt sogar einverstanden ist, so wie du es gerade gesagt hast, dass ihr euch mal zu einem Paartherapeuten begebt, finde ich das einen ganz tollen Ansatz. Und das solltet ihr machen, finde ich. Unbedingt. Das ist meine Überzeugung, mein Rat an dich jetzt, Jenny. Ja, aber Domian, dann werde ich dich nochmal unterbrechen, dann frage ich dich nochmal, also kann das sein, dass jemand, mit dem man 2,5 Jahre zusammen war, wo das überhaupt nicht funktioniert hat, weil er total seinen Egoismusgang gehabt hat und er plötzlich daherkommt, wenn dritter da ist. Vielleicht ist er auch... Und dann plötzlich dann sagt er, Mensch, du komm und ich sehe das jetzt alles ganz anders. Vielleicht ist er... Sein. Nee, aber nein, nein, nein. Das kann doch von heute auf morgen nicht ändern. Nö, vielleicht ist er jetzt aufgerüttelt. Und wenn ihr mit ein paar Therapeuten zusammensitzt, wirst du schon merken, wie ernst er das meint oder ob das alles nur Geflunkert ist und Strategie. Also das wäre mein Rat und mein Tipp an dich, Jenny. Und damit verabschiede ich mich jetzt von dir. Okay. Und unterhalten uns noch ganz lange. Alles Gute, Jenny. Ja, danke schön. Darf ich dich nochmal anrufen? Darfst du, gerne, ja. Ich werde immer wissen, wer du bist, wenn ich das lese, Jenny 32, und mit der Stimme weiß ich, wer das ist, okay? Alles ja, tut mir leid, also ich bin nicht die. Nein. Ich kann für meinen Namen halt auch nicht. Nein, natürlich, das war ja auch nicht böse gemeint. Alles Gute, Jenny. Jo. Auf Wiederhören. Dann. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Ob sie es vielleicht doch nicht war? Renate. Aber sie hat ja erst ein Kind. Ne? Ja, hallo. Renate, 55 Jahre. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, mein Sohn ist, wird am 7. Dezember 34. Mhm. Ist seit dem 30. Oktober letzten Jahres als vermisst gemeldet. Letzten Jahres schon? Ja, mhm. In Lettland. In Lettland? Spezifische in Riga. Lebt er da oder was? Hat er da gelebt? Ja, er ist da selbstständig, verheiratet, hat eine inzwischen 3,5-jährige Tochter. Ja. Und also das ist ganz schlimm für mich, weil wir haben also seit diesem 30. Oktober letzten Jahres haben wir nichts weiter von ihm gehört. Was ist denn da an dem 30. Oktober passiert genau? Ganz genau ist passiert, dass er ist da selbstständig, hat ein eigenes Geschäft. Was für ein Geschäft ist das? Ein Geschäft für Autoteile, Zubehör. Ja, ja. Und er hatte in der Regel ungefähr, sich so eingespielt, einmal in der Woche, im Monat, war für eine Woche hier in Deutschland, hat Ware eingekauft, mhm, und hat die da in Lettland verkauft. Mhm. Und er war also Mitte Oktober letzten Jahres hier und ist dann nach Lettland zurückgekehrt. Mhm. Und hat dann am 30. Oktober seine Ehefrau aus dem Geschäft heraus angerufen. Mhm. Ich komme gleich nach Hause, mache was Schönes zu essen und ich freue mich schon auf zu Hause und ich bin froh, dass ich gleich zu Hause bin. Ich möchte dann ein Bad nehmen. Mhm. Und ja, das war's. Und dann ist er nie nach Hause gekommen. Und dann hat seine Ehefrau, die Dana, heißt sie, das ist eine Lettin, mhm, die hat dann nach ungefähr 20 Minuten, halbe Stunde circa, ist der Weg vom Geschäft nach zu Hause. Ja. Hat sie versucht, ihn über das Handy zu erreichen. Mhm. Der Ruf ging zwar auch raus, aber es wurde nicht abgenommen. Mhm. Und also er ist nie nach Hause gekommen? Nie nach Hause gekommen. Hat man, wann hat sie die Polizei benachrichtigt? Sie hat dann am nächsten Tag sofort die Polizei benachrichtigt, eine Vermisstenmeldung rausgegeben, weil das Handy hat nach, ich kann es nicht genau sagen, nach 2 oder 3 Stunden ist das Handy abgeschaltet worden. Mhm. Da ist nur noch das Netzwerk dran gewesen. Mhm, mh. Und so, dann hat die Polizei, ist sie sehr intensiv dieser Sache nachgegangen? Ich weiß nicht, wie die Polizei in Lettland arbeitet. Die Polizei hat also, die haben übers Fernsehen eine Vermisstenmeldung gegeben. Ja. Und da hat sich im Nachhinein ein Trittbrettfahrer gemeldet. Und der wollte Lösegeld haben. Aber der hatte mit der Sache gar nichts zu tun. Der hatte nichts damit zu tun. Gibt es denn irgendwelche Vermutungen, irgendwelche Ansätze, was geschehen sein könnte? Ja, vermutet man, dass es ein Verbrechen ist? Ja, unsere allgemeine Vermutung ist, dass die Russenmafia damit drin hängt. War er in irgendwelche dunklen Geschäfte verstrickt, automäßig? Automäßig nicht. Aber vielleicht wisst ihr das ja auch gar nicht. Ja, wir vermuten waffenmäßig. Waffenmäßig. Warum vermutet ihr das? Da ist also ein ganz dubioses Geschäft, ich muss dazu sagen, mein Sohn hatte also sehr viel im Oldtimer-Geschäft gearbeitet und hat hier in Deutschland seit in ganz jungen Jahren schon ein Oldtimer-Geschäft aufgebaut. Erst in Zweiradteile, also Fahrräder, und nachher in Motorradteile. Hat sich auch in dieser Oldtimer-Szene einen sehr bekannten Namen gemacht. Wie kommst du jetzt auf Waffen? Weil er mit seiner, ja, wie soll ich sagen, rechten Hand in seinem Geschäft, das ist ein Russe gewesen, oder ist es noch, nach Russland gefahren sind und haben dort, weil im Krieg auch sehr viele BMW-Motorräder eingesetzt worden sind von der deutschen Armee, dort sehr viel BMW-Motorräder. Aber sag mal, wie du jetzt auf die Waffengeschäfte kommst. Hat er mit Waffen gehandelt auch, oder wie? Nein, also konkret mit Waffen gehandelt nicht. Nee, aber du vermutest irgendwie Waffen. Aber warum vermutest du das? Ja, also das ist diese Schiene über diese BMW-Motorradteile oder Motorräder, diese BMW-Motorräder aus den Kriegsjahren. Und darüber hinaus haben sie einen Panzer ausfindig gemacht. Und da hatte ein Engländer sehr großes Interesse gezeigt an einen Panzer. Ach so, also so ein Waffen in der Dimension. Ja. Hast du denn, ich meine, das ist ja nur für eine Mutter ganz schlimm, sich alles Mögliche vorzustellen, was passiert sein könnte. Glaubst du, dass er ermordet wurde? Ja. Oder dass er verschleppt worden ist? Oder? Also es ist alles möglich. Wir haben alle keine Gewissheit und ich spezifisch überhaupt nicht. Nachrichten aus Lettland sind sehr schleppend, weil meine Schwiegertochter spricht, wenn überhaupt, nur Englisch. Und ich bin des Englischen so gut wie gar nicht mächtig. Kümmert man sich denn jetzt polizeimäßig überhaupt da noch drum oder ist die Sache schon zu den Akten gelegt? Ich weiß es nicht genau. Ich denke, die Sache ist abgeschlossen, denn er ist seit dem 30. Oktober letzten Jahres als vermisst gemeldet. Ich war zu dieser Zeit in Urlaub. Ich habe also erst Kenntnis erfahren am 2. November. Aber nur ist über ein Jahr vergangen und ja. Die Erfolgsaussichten sind ja nicht gerade rosig. Nein. Und du hast selbst die schlimmsten Vermutungen. Ja. Lebt dein Mann oder der Vater eigentlich auch noch des Sohnes? Also ich bin von dem Vater meines Sohnes geschieden und ich lebe in neuer Ehe. Ah ja. Wie gehst du mit dieser Ungewissheit und mit dieser traurigen Vermutung um? Ganz schlimm. Das glaube ich. Ich kann so gut wie gar nicht schlafen, wenn höchstens 2-3 Stunden bis nachts und also das ist. Für mich ist es ganz schlimm. Es gibt ja auch gar keinen Strohhalm, ne, an dem du dich festhalten könntest. Gar nichts. Es ist schon schlimm genug, dass es. Also Lettland ist schon so weit weg. Und dann auch noch, dass es vielleicht irgendwie Russenmafia, das ist ja überhaupt nicht fassbar von hier. Ne? Ja. Also, das ist eine ganz schlimme Vermutung. Also, die Polizei hat die hiesige, also die. Ich komme aus Bielefeld. Die Bielefelder Polizei hat also recherchiert. Die letzten Schritte meines Sohnes hier in Deutschland, das ist Mitte Oktober gewesen letzten Jahres. Aber die kommen da wahrscheinlich auch nicht viel weiter, wo es dann sich hin entwickelt hat. Dir geht es sehr schlecht. Ja. Das höre ich schon. Ja. Ich würde gerne, dass du mit meiner Psychologin jetzt in Ruhe reden kannst, ja. Renate. Ja. Das ist die Heide heute Nacht. Ja, okay. Und du legst bitte jetzt auf und Heide ruft dich sofort an. Okay. Ja, und ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Ja, danke schön. Auf Wiedersehen, Renate. Ja, tschüss. Wir haben, ach, auf die Sekunde, 1.30 Uhr und dann machen wir eine ganz kleine Pause. Auf die Sekunde, 1.31 Uhr, hier ist Radio 1 Live mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht, freie Themennacht, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über was. Die Themen sind weit gefächert und von uns überhaupt nicht irgendwie eingegrenzt. Dann könnt ihr es gerne tun. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Jetzt bin ich verbunden mit Svenja und Svenja ist 37 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Domian. Svenja. Mhm. Um was geht's denn? Ja, auch um Beziehungen. Also beziehungsweise um meine Ex-Beziehung. Wir waren 5,5 Jahre zusammen, dachte ich jedenfalls, nicht verheiratet und haben eine 4-jährige Tochter. Er wohnt immer noch in Köln und wir wohnen eine Autostunde entfernt. Am Anfang wollten wir natürlich nichts überstürzen, zusammenziehen und. Mittlerweile ist die Kleine 4 Jahre alt. Er wohnt noch immer in Köln, wir noch immer hier. Und jetzt habe ich die Kleine 4 Jahre alleine großgezogen, lebe deshalb auch vom Sozialamt. Und er ist Workaholic und fliegt beruflich in der Weltgeschichte rum und alles. Also ich finde, er hat mich jahrelang hingehalten. Und hängen lassen. Passt überhaupt schon alles nicht zusammen. Wir hier weit weg, Sozialamt, sein Status. Ich würde sagen, wenn der Sohn Workaholic ist, muss er auch viel Kohle verdienen. Oh ja, das heißt, würde ich sagen. Würdest du sagen sogar. Und du lebst vom Sozialamt? Ja, mit der Kleinen seit 4 Jahren. Ja, wie geht denn sowas? Ja, wir fragen mich seit Jahren alle Bekannten und Verwandten. Wie viel, ich hab's nie kapiert. Wie viel Geld verdient er im Monat? Wenn ich ehrlich sein soll, weiß ich das noch nicht mal. Also, ich schätze um die 4.000 netto und gibt sehr, sehr viel Seminare nebenbei und da fließen Tausende noch nebenbei. Also 10.000 im Monat hat er? Denke ich mir, habe ich nie gesehen. Ich weiß es nicht. Er könnte euch gut ernähren als Familie? Sehr gut, sehr gut. Zahlt er denn für das Kind wenigstens? Unterhalt, wie jeder normale, getrennte, geschiedene. Aber wir sind ja angeblich seit 5,5 Jahren zusammen. Hast du gerade nicht am Anfang gesagt, meine Ex-Beziehung? Ja, ich habe ja am Freitag Schluss gemacht. Du hast am Freitag Schluss gemacht? Ja, weil, also wahrscheinlich war ich zu naiv, keine Ahnung, ich verstehe die Welt selber nicht mehr. Vor 1,5 Jahren, er ist Jurist und Juristen machen ja nun mal alles über Anwälte und so und angeblich waren wir ja zusammen und vor 1,5 Jahren wollte er plötzlich anwaltlich geklärt haben, dass der die Kleine alle 2 Wochen nach Köln holt, um mich zu entlasten. Hör mal, da verdient er auch mehr als 4.000 Mark im Monat. Wenn der Jurist ist. Sagt mir auch jeder. Ja, ja, da kommt noch sehr viel, wenn du sagst, da gibt es Seminare, damit der richtig fett Kohle machen. Ja, sagt mir auch jeder. Ich habe es nie kontrolliert. Ich habe geglaubt, vertraut, geliebt. Ich weiß nichts mehr. Und das war schon sehr seltsam, wie mir wieder alle sagten. Ne? Wieso, ihr seid zusammen? Wieso will er die alle 2 Wochen zu sich holen und so? Ja, wieso lässt er das juristisch klären? Ne? Ja. Mit Anwaltsbrief und allem. Aber er wollte mich ja entlasten, alle 2 Wochen. Und jetzt hatte er die auch die letzten 1,5 Jahre, so alle 2, um mich halt zu entlasten. Und ich denke mir, der hat ein ganz dickes Doppelleben geführt. Der hat eine andere Frau? Von einer weiß ich. Du weißt es sogar? Die der hatte im März. eine Seminarteilnehmerin, wo er ja auch nie was mit anfangen wollte. Warst du denn oft zu Besuch? Wo wohnt er, in Köln? Er wohnt in Köln. In Köln. Und schon eine Stunde entfernt. Ja. Hast du ihn denn öfter dann auch mit der Kleinen in Köln besucht? Am Anfang ja, aber plötzlich hieß es, nein, hier meine Wohnung ist doch zu klein und das gibt dann nur Streit und ich war jetzt seit fast 2 Jahren nicht mehr da. Hm. Wohnt er schön? Für seine Verhältnisse bescheiden. Ja. Kleines Wohnschlafraum mit, ne? Also... Mhm. Das war aber für Köln halt eben auch wohl teuer, denke ich mir. Als die Kleine auf die Welt gekommen ist. Ja. Normalerweise freut man sich ja dann als Paar. Und ja, wir waren erst ein halbes Jahr zusammen, als ich schwanger wurde, muss ich dazu sagen. Ja, ist ja egal. Ist egal, genau. Stand denn da nicht sofort zur Debatte, komm, jetzt ziehen wir auch zusammen? Nein, nee. Hat er nicht gesagt, komm, wir suchen uns in Köln eine Wohnung? Nein. Ja, irgendwann wollte er uns dann nach Köln holen. Ich war zuerst skeptisch und das hat sich jetzt mit den Jahren verlaufen. War keine Rede mehr. Aber Svenja, dann muss ich dich fragen, wie kann es sein, dass du das so lange mitgemacht hast? Weiß ich doch selber nicht mehr. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Alle haben mir gesagt, der steht nicht zu euch. Mhm. Der will dich nie heiraten oder mit euch zusammenziehen. Mhm. Aber ich vermute jetzt, der spielt seit 1,5 Jahren da den getrennt lebenden Papa, der alle 2 Wochen sein Kind vorführt. Hat mir aber hier vorgeführt, wir wären noch zusammen. Nur letzte Woche ist bei mir das Fass übergelaufen, seine Oma ist gestorben. Mhm. Und diese Anzeigen in der Zeitung, und die man so verschickt. Mhm. Was stand drin? Seine Eltern und er. Mhm. Die da drunter stehen, trauern so und so. Mhm. Kein Wort von dir, kein Wort von dem Kind? Nein. Von dem Enkelkind? Genau. Oh ja, das ist aber wirklich sehr schlimm. Das heißt, er verheimlicht euch, er schämt sich für euch vielleicht sogar. Das glauben wir alle langsam auch. Mhm. Mhm. Der holt die Kleine zwar morgen wieder, aber ich finde, er hat uns verleugnet. Mich sowieso. Ich kenne nach 5 Jahren noch nicht mal seine Freunde und alles in Köln. Als du Schluss gemacht hast am Freitag, war er da bei dir zu Hause? Nein, am Telefon. Am Telefon. Wie hat er reagiert? Ich habe gesagt, du stehst nicht zu uns und dass dein Kind verleugnet ist das Allerletzte. Mhm. Da meint er, es wäre unverschämt, ihn jetzt nach dem Tode seiner Oma mit so einer Lappalie zu belästigen und das wäre gequirlte Scheiße. Mhm. Der hat sich auch seitdem nicht mehr, ihm liegt wohl doch nichts an mir und nee. Die Kleine führt er da wohl alle 2 Wochen vor. Die kriegen die Affären dann auch vorgeführt, weil von der Affäre im März habe ich ja auch erst durch die Kleine erfahren. Das hat das Kind erzählt? Ja, sicher. Hat das Kind erzählt, ne? Die kommt nach Hause und streichelt mich und meint, Mama, sei nicht traurig, dass der Papa die so und so hat. Ach, das versteht die Kleine. Das die ist 4. Ja, ich sag, wundere mich, dass sie das so kapiert hat. Ja, dann müssen die auch vor der Zärtlichkeiten ausgetauscht haben. Mhm, dann treffen die sich irgendwo immer beim Essen oder im Lokal oder bei McDonald's oder so. Wann hast du das erfahren mit der Frau? An, wie der die Kleine zurückbrachte. Wann? Neulich jetzt, oder? Nee, das war im März. Ach, du hast es auch im März schon erfahren? Ja, halt. Und dann... Da hast du immer noch nicht Schluss gemacht. Mensch, Svenja, du bist aber auch wirklich... Ja, ich weiß. Aber dann hat er angeblich nichts mehr mit der zu tun gehabt und will ja doch mit uns und... Du hast ihn darauf angesprochen dann? Ja, ja. Ja, und das war auch eine Seminarteilnehmerin. Und aber jetzt denke ich mir, da hat die ganzen Jahre wahrscheinlich Seminarteilnehmerin gehabt. Mich hat er nie in Köln gezeigt. Wer weiß, was der vielleicht ist, er verheiratet sogar in Köln oder wo auch immer. Nee, glaube ich nicht. Aber, nee, verheiratet nicht. Aber ich habe gedacht, er steht vor den Eltern zu mir und zu der Kleinen. Hast du denn seine Eltern mal kennengelernt? Die habe ich kurz vor der Geburt kennengelernt und kurz nach der Geburt waren die dann auch ein paar Mal hier. Mhm. Ich meine, ich war denen wahrscheinlich auch nie gut genug. Ich bin ja nicht die promovierte Juristin. Mhm. Waren das auch feinere Leute, reichere Leute? Nach außen, ja. Außen. Nee, reich und weiß ich nicht. Auch eben alle mit ihren Titeln, ne? So ein Getue. Ja, außen, ja, Titel. Ja, ja. Die Oma, hast du die mal kennengelernt, die gestorben ist? Die habe ich 3-mal gesehen. Die war jetzt 95. Ach so, die hat mich gar nicht mehr so registriert und ihr Urenkelchen, aber wir waren mal mit da. So in den, sagen wir, im letzten 2 Jahren, so die Spanne, wenn er dich dann besucht hat. Du hast ja gerade gesagt, dass du 2 Jahre nicht mehr in Köln bei ihm warst. Nein. Ne? Ist auch Wahnsinn, was ich jetzt vorstelle. Ja. Aber wenn er dich oder euch dann besucht hat, war es denn dann zeitweilig zumindest harmonisch? Und nö. Auch nicht? Ich habe dann nur gemeckert, weil er hatte nie Zeit. Und wenn er 5 Tage rumfliegt nach Berlin, Nürnberg, Hamburg, Süd und Seminare gibt, habe ich gedacht, er kann wenigstens mal anrufen und fragen, wie es der Kleinen geht. Also es war keine Zärtlichkeit zwischen euch? Von ihm aus gar nichts. Gar nichts mehr. Seit wann nicht mehr? Oh, ja, nach der Geburt von mir nicht mehr so, eine Zeit lang. Mhm. Das war eben auch wohl so hormonell bedingt. Ja. Ja, und von ihm aus würde ich auch sagen, schon 2 Jahre gar nichts mehr oder so. Kein Sex auch mehr gehabt? Sehr selten. Wenn, und nach der Affäre da im März, da komme ich eigentlich doch nicht drüber hinweg. Ja, ja. Weil er mir auch dann immer noch ab und zu dazu erzählt, wie toll das war. Die war 10 Jahre jünger und dunkelhäutig und glatt und jung und rhythmisch und tabulos. Ja. Hat er denn, wenn er dich schon finanziell nicht unterstützt, hat er denn zumindest der Kleinen ab und zu immer schöne Geschenke mitgebracht? Ja, mit Geschenken wird die überhäuft. Ne? Also ganz auch maßlos. Ne? Ja, das ist das schlechte Gewissen. Ja, denke ich mir, falls der eins hatte. Mensch, Svenja, du machst wirklich so einen netten und sympathischen Eindruck. Und ich kapiere das wirklich nicht. Und auch so einen klaren Eindruck, dass du das so lange hast mitgemacht. Weiß ich doch selber nicht. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Wir waren doch 4 Jahre fast in einer Therapie bei so einem Diplompsychologen. Der hat dir nicht voll unterm Arsch gemacht, dass du da das aufhören sollst? Nachher ja. Aber er hat ihn dann auch aus der Sprechstunde verwiesen. Hat ja, ach, so, der war dabei? Er war mit dabei. Ach so. Sagst der hat seit Jahren gesagt, ich arbeite dran. Wenn der Therapeut meinte, mehr Zuneigung, mehr Liebe und Kind und Frau an erster Stelle. Aber er ist nur Titel. So. Da kann ich jetzt eigentlich dich nur beglückwünschen, dass du es jetzt gemacht hast. Immerhin hast du es jetzt gemacht. Und sei froh, dass du es gemacht hast. Es ist alles sehr traurig und es ist schade, dass es all die Jahre so gelaufen ist. Aber es ist gut, dass du jetzt den Schlussstrich gezogen hast, Svenja. Ja, wie kann ein Mensch denn ein Doppelleben? Ich weiß es nicht. Ach, was meinst du, was es alles gibt? Schlimmste Dinge von Betrug und Hinterhältigkeit und... Ja, mir tut es jetzt nur leid, auch für die Kleine. Ja, das ist ja. Aber ich hätte ja gerne ein anderes... Ja. Aber das ist jetzt so, wie es ist und du bist eine gute Mutter und das wirst du wirst ihr schon so viel Liebe geben können, wie sie braucht für ihr Leben. Das ist traurig, dass das mit dem Papa nicht so klappt, aber nur ist es mal so. Ja. Und jetzt hast du ja auch die Chance, dass du dich jetzt regenerierst und vielleicht sogar irgendwann mal einen anderen Mann kennenlernst. Ist jetzt noch kein Thema, weiß ich. Aber du bist jetzt auf jeden Fall von dem los und ich hoffe, dass du nicht rückfällig wirst. Bin ich ja immer geworden. Ja, aber... Also, nee, werde ich nicht. Nee, Svenja, also wenn... 5,5 Jahre ist hart, der Hammer. Ja. Schlimme und traurige und bescheuerte Geschichte, ne? Wenn man sowas hört. Ja, vor allen Dingen mit dem Kind verleugnen auf dieser Anzeige. Ja. Das war für mich der I-Punkt. Aber manchmal müssen die Leute, so auch du, erst es wirklich mit dem Holzhammer für die Birne kriegen, ne? Ja. Bis sie dann reagieren. Meine ganzen Bekannten und Verwandten sagen schon seit Jahren, merkst du nicht. Ja. Und ich habe nichts gemerkt. Ich habe vertraut. Es gibt Frauen oder Menschen, die das 20 Jahre nicht merken, Svenja. Aber du hast es jetzt nach 5,5 Jahren gemerkt. Ja. So, dafür beglückwünsche ich dich. Das ist schon mal gut. Wenn es auch alles jetzt traurig ist, aber zieh es um Gottes Willen durch. Ja. Und guck jetzt nach vorne. Es ist jetzt alles schief gelaufen, aber was nutzt es, der Vergangenheit nachzujammern? Nö. Ne? Jetzt ist angesagt und morgen ist angesagt. Ja. Alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss, Svenja. Tschüss. Dominik, 14 Jahre alt. Hallo. Hallo. Ja, also mein Thema ist erstmal, ich habe meine Eltern dabei erwischt. Wo dabei? Dabei? Ja, dabei. Sag bloß. Beim Geschäftsverkehr. Ich hab schon verstanden, ja. Ja, also... Wie? Erzähl. Das war so letzten Sonntag. Da hab ich halt, da wollte ich meine Mutter noch was fragen. Wegen einem Pulli. Den ich am nächsten Tag anziehen wollte, den wollte ich noch bügeln und so. Ja. Und dann bin ich hochgegangen und ins Zimmer. Ja. Und dann habe ich das halt so gesehen. Wie viel Uhr war denn das? 10:30. Abends. 11. Abends, ja. Ne? Ja. Da war der Papa auch im Bett? Ja, klar. Und da haben die sich gern gehabt? Ja. Da bist du da reingeplatzt, hast wahrscheinlich nicht angeklopft, wie ich dich kenne, oder? Nein. Hast nicht angeklopft? Nein. Sollte man natürlich, ne? Ja, klar. Tür auf und was hast du denn gesehen? Was habe ich gesehen? In erster Linie mal was gehört. Na, was habe ich gesehen? Natürlich, ja, mein Vater saß so auf dem Bett und natürlich, das sah halt ziemlich komisch aus. Ich weiß ja jetzt nicht, wie ich das aussprechen soll. Wie sieht das aus? Ja, aber... Er kniete da halt und dann... Ja, und die beiden haben sich offensichtlich sehr gerne gehabt und waren ganz nackig beide, ne? Ja. waren ganz nackig beide auch? Ja, klar. So. Und dann bist du direkt wieder zurückgegangen, aus dem Raum raus? Oder bist du wie verwurzelt da stehen geblieben, oder was? Ja. Hör mal, ist da noch jemand im Raum? Nee, mein Bruder ist gerade reingekommen. Achso, ich dachte, da würde jemand was flüstern. Ja. Der soll nicht flüstern, der soll still sein, während du erzählst. Ja. Und dann macht er dich ja ganz durcheinander. Also, wie ging es denn weiter? Du standst da, du hast es gesehen. Bist du dann zurückgegangen, Tür wieder zu, oder hast du was gesagt? Nein, ich bin einfach wieder rausgegangen. Und deine Eltern, wie haben die darauf reagiert? Die haben das meines Erachtens gar nicht bemerkt. Ach, die haben das gar nicht gesehen. So waren die zugange? Ja. So waren die mit sich beschäftigt? Ja. Hast du die Tür dann leise zugemacht wieder? Nee, ich hab die gar nicht mehr. Ich bin einfach weggegangen. Ach so, war denn die Tür ganz zu, als du reingegangen bist, oder war die nur so angelehnt? Angelehnt. Ach so, die waren angelehnt. Na gut, dann muss man vielleicht auch nicht klopfen. Ja, doch, muss man auch klopfen, aber. Ja, eigentlich schon. Ja, muss man. Ja, ja, und wie hast du das denn so für dich empfunden? War dir das unangenehm? Ja. Erklär mal ein bisschen näher. Unangenehm im Sinne von peinlich oder hast du dich. Eklig. Eklig? Ja, aber ist doch schön, wenn Mama und Papa sich so gerne haben. Ja, okay, mir ist es nicht peinlich oder so. Ich freue mich da ehrlich gesagt für, aber ein bisschen eklig schon. Erklär mal, warum es eklig ist. Ja, okay, eigene Eltern ist halt ein bisschen unangenehm. Na gut, aber wie alt sind deine Eltern? Mitte 40. Ja. Guck mal, da haben die ja noch Spaß an. Ja, ja, ist klar. An Sexualität und so. Und die machen das ja auch. Ist auch okay. Mhm. Ja, mir ist das auch egal, nur. Mhm. Dann auch so die Veränderung vom Wesen her. Wie die Veränderung vom Wesen her? Ja, also vom Charakter her. Wie meinst du das? Ja, ein bisschen, wie sie mich behandeln. Hast du sie denn dann angesprochen darauf? Nein, gar nicht. Gar nicht. Ich habe das gar nicht bemerkt. Dann verstehe ich nicht, wie sie dich behandeln und Veränderungen vom Wesen her. Ja, was heißt. Ist denn danach, ist doch eigentlich alles genauso, läuft doch weiter wie vorher, oder? Ja, schon, aber. Aber du siehst die jetzt mit anderen Augen, genau. Oder? Genau. Das ist es, ne? Mhm. Ja. Ja, aber vielleicht ist es auch ganz gut. Eigentlich ist dieser kleine Zwischenfall gar nicht so schlecht, Dominik. Ja. Ich weiß auch, dass ich kann es insofern gut nachvollziehen, weil ich so ganz früher mir auch immer gedacht habe, meine Eltern, das sind so meine Eltern und die machen das nicht. Ja, das denkt, glaube ich, jeder. Ja, aber es ist doch bescheuert. Da muss man, glaube ich, auch lernen und du hast es jetzt halt auch krass lernen müssen, dadurch, dass du sie ertappt hast, dass das ganz normale Menschen sind, ein Ehepaar, die sich lieb haben und die halt auch ab und zu miteinander schlafen. Und das gehört genauso zum Leben wie alles andere auch, was so normal ist. Ja. Und man sollte sich als Kind eigentlich freuen, wenn die Eltern das machen. Ja, ich hatte nämlich auch ehrlich gesagt nicht so Probleme, aber irgendwie ist es komisch. Ja, klar, man ist da vielleicht mit. Wann ist das passiert? Letzten Sonntag. Ja, ist ja alles noch ein bisschen frisch. Ja. Ich würde mir da nicht so groß den Kopf machen an deiner Stelle. Ja, mache ich. Ne? Also lass dir gesagt sein, sei froh, dass es so ist. Es wäre viel schlimmer, wenn die das nicht mehr machen würden. Ja. Dann wäre alles verspannt vielleicht und die wären unzufrieden miteinander. Ja. So haben die dich gern und haben Spaß im Bett, ist doch toll. Ja. Ne? Ja, würde ich auch sagen. Also, aber wie gesagt, ich kann es auch nachvollziehen, dass man erstmal ein bisschen pikiert ist oder so ein bisschen einem unangenehm ist. Ja. Verstehe ich auch. Ja. So, aber demnächst anklopfen. Ja, okay. Das willst du ja auch, wenn du alleine bist in deinem Zimmer, das da. Klar. Ne? Hast du es denn deinem Bruder erzählt? Nee. Aber ist der nicht jetzt im Zimmer und hat das mitbekommen? Nee, deswegen. Ist wieder rausgegangen. Achso. Aber er meinte, ich sollte auch Schluss machen, weil meine Eltern gerade irgendwie gekommen sind. Achso, alles klar. Wollen wir nicht länger quatschen. Dominik, also ist das Normalste der Welt und Naja, ne? Werde ich mich dran erinnern. Das wäre sehr schön. Mach's gut. Ja, gut. Tschüss. Mach weiter so mit der Sendung, ist echt toll. Dankeschön, Dominik. Tschüss. Tschüss. Vanessa, 28 Jahre. Guten Morgen. Ja, hallihallo. Guten Hi, Morgen. Domian. Vanessa ist bei mir. Ja. Jetzt. Und ich bin auch richtig gut drauf. Ich möchte mit dir über die Chippendales quatschen. Mensch. Ja. Die Vanessa hat sich eine Strip-Show angeguckt. Ja, aber hallo vom Allerfeinsten. Nackte Männer. Ja. Die Chippendales. Richtig nacktes Fleisch, also inmitten von Hunderten von kreischenden, brüllenden, willigen Weibern, ja. Heute Abend, gerade eben? Ja, gerade eben. Ich bin eben nach Hause gekommen. Woher? Ich bin heute Abend in Düsseldorf aufgetreten. Und war absolut grandios. Ja, ich bin total euphorisch und also schwebe hier durch meine Wohnung. Wie viele Weiber waren denn da? Also ein paar hundert. Also die Halle war zwar nicht ganz ausverkauft, aber alle teuersten Plätze so waren alle also ja. Bestens ausverkauft. Da darf man als Mann ja nicht reingehen, ne? Ich weiß gar nicht. Nee, ich glaube nicht. Da dürfte man rein. Nee, also ich habe immer gelesen, da darf man als Mann nicht rein. Die wollen keine Männer da, also nur Frauen. Ja, verständlich. Wir waren auf jeden Fall alle unter uns. Das ja, weißt, was, da so. Was da los wäre, wenn da noch ein paar Schwule bei wären. Ja, eben dachte ich auch. Hey, das hätte ich denen echt gegönnt. Also ich meine, die haben ja göttliche Körper. Wow, ja. Lass uns über die Männer reden. Also haben die wirklich göttliche Körper? Ja, total. Also ich bin nur am Schwärmen. Ich habe schon über eine Stunde also meine Freundin vollgequatscht. Ich war mit meiner Schwester heute Abend da. Ja. Und ich hatte mir das zum Geburtstag gewünscht. Ach so. Und ich habe gesagt, hey, ich muss unbedingt die Chippendales sehen. Ja, live. Sind das so richtig gut durchtrainierte, harte Männer? Ja, ja, aber so richtig. Und ja, Vanessa steht auf Muskelmänner. Ja, total. Ja, richtig große, geile Oberarme, starken, muskulösen Rücken und dann knackige Ärsche. Ja, boah. Kann man die Ärsche denn auch sehen, richtig? Ja, so richtig. Ja, hätte ich nicht gedacht. Also klar, die haben dann erst uns String an und der ist dann auch schwuppdiwupp weg. Und kann man denn auch noch was anderes sehen? Ja, das konnte man auch. Ja. Und die waren richtig gut ausgestattet. Ist das wahr? Die stehen splitternackt da vor euch drin? Ja, zwischendurch machen sie mal so die Hand davor oder in so einen Cowboy-Hut oder klar, die typisch amerikanische Flagge, das klassische. Aber also da konnte man doch schon sehr viel weggucken. Mhm. Und das, was du gesehen hast, hat dich schon beeindruckt? Ja. Und war eine gute Ausstattung, wie du sagst. Ja, die waren, also ich meine, klar. Ich glaube, die wissen auch, wie sie das mit umzugehen haben, denn also die Trockenübungen, also die sie da hingelegt haben, wow, ja. Also die haben ja einen Hüftschwung drauf und wow. Wie gelingt denen das eigentlich dann, so viele hysterische Frauen sich vom Leib zu halten? Ja, die können, ja, die sich vom Leib halten. Ich glaube, da sind jede Menge Bodyguards. Ja, das glaube ich auch. Ja, doch, also. Aber ich habe im Fernsehen ja schon mal gesehen, da, bei von solchen Auftritten von den Chippendales, dass die dann auch so ein bisschen ins Publikum gehen und Frauen, die auch anfassen dürfen oder sogar den Popo küssen dürfen oder irgend sowas. Ja, die sind da ein bisschen durch die Menge gerannt und klar, haben dann natürlich auch jede Menge Frauen also dahin gegrapscht und versucht, sie zu erhaschen. Und aber die wollen ja alle, also die anfassen und dann düsen die da durch und klar, schwuppdiwupp sind sie auch wieder auf der Bühne. Ist das denn, weg. Wie lange dauert die Show? Die Show hat genau 2 Stunden gedauert, also gut, eine Viertelstunde Pause und 2 Stunden, also von 8 bis 10. Und 2 Stunden, ist das nicht langweilig, nur tanzen? Nee, überhaupt nicht, da war keine Sekunde langweilig, ich habe bestimmt morgen keine Stimme mehr, ich habe mir die Seele aus dem Leib geschrien, also die haben ja verschiedene Show-Acts, also... Kann man auch mitsingen? Und können die Frauen auch mitsingen? Gibt's also also spätestens bei It's Raining Men, also hält kein Mensch mehr auf den Plätzen, also da hat die Masse getobt, ja. Mhm. Hör mal, ich hoffe, dass du keinen, ich hoffe sehr für dich, dass du keinen Freund hast. Nee, ich bin solo, also das ist ziemlich lange. Das versteht zwar kein Mensch, aber ich ja ganz, gut, ganz ich bin Single und glücklich, sagen wir mal so. Bin ich ja ganz beruhigt. Wenn du jetzt einen Freund gehabt hättest und so schwärmst, wäre das natürlich eine heikle Angelegenheit. Ja, das stimmt schon. Hätten wir ernst drüber reden müssen. Plakat hier jetzt, also ist nicht verkehrt. Aber meine Schwester ist in festen Händen, aber ihr Freund hast du da auf jeden Fall hingehen lassen. Warum jetzt musst du, armes Ding, frustriert nach Hause gehen. Ja, du sitzt jetzt allein in deinen 4 Wänden und hast im Kopf nur muskulöse Männer, genau das, die gut ausgestattet sind. Und da hast du gedacht, jetzt muss ich mal den Domherrn anrufen, dass ich zumindest ein bisschen quatschen kann. Ja, ich habe auch gedacht, hey, also da muss ich jetzt unbedingt mit dir drüber quatschen. Ich weiß ja, also du bist ja auch immer gut drauf. Ich höre so gerne und oft deine Sendung und ich habe es jetzt also ganz spontan probiert und ich sofort Glück gehabt und bin durchgekommen. Ich sag so, mal, ja, das ist wirklich ein tolles Glück und ungewöhnlich auch. Ja. Kann Frau, da muss ich immer in der Frau-Version reden, kann Frau danach sich auch noch ein Autogramm holen von dem einen oder anderen? Es gibt dann auch so eine Special Foto-Session und ja, ein kleines Polaroid-Foto für 20 Mark. Das habe ich mir dann nicht mehr gegönnt. Und dann kann man dann entscheiden, mit welchem Chippendale man dann ein Foto machen möchte. Und dann machen sie auch Autogrammstunde. Klar, aber da wäre ich morgen noch nicht zu Hause gewesen. Wie weit vorne saßt du eigentlich? Ich war also sehr, sehr weit vorne. Also 10, 20 Meter, ich weiß nicht. Also hatte die teuerste Karte. Also hatte die Mark. Besten Blicke auch, ne? Blickwinkel. Quasi, genau. Und sonst haben sie auch so Leinwände, aber... Die Mädels neben mir hatten gleich so einen richtigen Felsstecher, so ein Fernglas mitgebracht. Die waren bestens ausgerüstet. Wie bist du denn so drauf? Wo guckst du denn am liebsten gerne zuerst hin, wenn du so einen halbnackten Mann siehst? Wohin guckst du? Ja, also auf die Oberarme. Auf die Oberarme? Also man muss... Ein absoluter Oberarm, finde ich. Starke Oberarme. Ich trainiere ja auch mal fleißig mit Hanteln, muss ich dir sagen. Hey, ja, ich habe dich auch schon mal live gesehen in Köln, also bei so einer Lesung mit Hella. Mit Hella, genau. Ja, klasse. Hast du auch mein Buch signiert. Ah, das ist schön, ja. Also auf die Oberarme guckst du, das ist der erste Blick. Und, ja, Und der zweite Blick? Dann also auf den knackigen Hintern. Auf den, was die Frauen immer auf unsere Ärsche gucken. Ja, warum gucken Frauen immer auf die Männerärsche? Tja, also das ist auch so, so ein Schlüsselreiz oder so, ne? Wie die Männer öfters meistens immer auf den Busen gucken als erstes. Ja. Ja, die Frauen halt eben, klar, auf den Arsch. Ja, und gehen wir mal, und drittes, als drittes, wohin guckst du dann? Ja, eigentlich, also fange ich bei den Augen an. Ach ja, also die Frauen sagen, ich gucke in die Augen der Männer, die Augen. Ja, genau, eben, wenn dann jemand schöne, so dunkelbraune Augen oder so hat, ja. Oder leuchtend blaue, ja, also dann, ja, und dann so noch geile Oberarme, dann ist alles klar, dann ja. Gerate ich ins Schwärmen. Nee, also gab es denn heute auch eine Situation, wo die eine oder andere Frau auf die Bühne geholt wurde? Ja, aber das ist ziemlich getürkt, wenn ich das mal so sagen darf. Denn die gehen da so zielstrebig, also Reihe 10, dritte Bank von rechts oder sowas hin. Und ich glaube, die zahlen da auch irgendwie was. Ja, wahrscheinlich. Also, wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Das ist perfekte amerikanische Show. Ja, genau, anders, das ist das. Also die fragen zwar immer, ja, Freiwillige vor, klar. Also tausende Hände gehen in die Höhe. Und nee, die haben da schon ihre Spezies irgendwie. Und das Ganze war vollkommen hysterisch. Ja, die Frauen sind völlig ausgerastet. Ja, schon, doch, ja. Also ich bin mir sicher, in ein paar hunderten von deutschen Betten geht heute noch richtig die Post auf. Also ich muss mir zwei Sachen mal vornehmen. Ich möchte einmal mal so eine Show sehen, da werde ich mich als Frau verkleiden und mal mich da reinschmuggeln. Und ich möchte einmal mal ein Fußballspiel erleben. Ich glaube, das ist beides in seiner Art dann sehr, sehr emotional. Ne? Ja, das glaube ich auch. Ja. Aber hallo, ja, da ging richtig Post ab heute. Also, wow, also wie gesagt, ich habe mir, also bin morgen total heiß, habe geschrien also, und geschwitzt, Mann. Völlig heiß, ich war schon ganz fiebrig, aber die heizen da auch so ein, die Jungs, also mit ihren Hüftbewegungen und... Völlig begeistert, Vanessa. Ja, total. Aber jetzt muss ich dich leider alleine lassen. Ja, aber, kann man nichts machen, aber schön, sehr schön, deine Stimme zu hören. Dass wir miteinander geredet haben und träume richtig toll von starken Männern, danke, mit starken Oberarmen, mit knackigen Ärschen, mit schönen Augen und so weiter. Ja, danke schön. Okay, tschüss, Vanessa. Danke, tschüss. Und Maria, 15 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Maria. Ja, ich habe ein Problem halt. Ich habe einen Freund, einen sehr guten Freund. Mhm. Und ich bin auch total in ihn verknallt. Nur das Problem ist, er hat eine Freundin, aber er mag mich auch total. Also er hat sich auch in mich verknallt. Er hat es mir auch selber gesagt. Hat sie gesagt. Wie alt ist er? Er ist 17. 17. Mh. Und wie alt, ja. Wie lange ist er mit der anderen Freundin schon zusammen? Ich glaube seit einem halben Jahr so ungefähr. Mhm. Und er liebt sie auch, aber für mich hat er auch sehr starke Gefühle. Was hat er dir gesagt? Ja, hat er mir selbst gesagt. Mhm. Wann hat er das gesagt? Wie lange? Das war vor ungefähr 2 Monaten. Wir haben uns jetzt seit 2 Wochen nicht mehr gesehen, weil ich ihn auch irgendwie nicht in die Augen schauen kann. Weil er sich dann letztendlich doch eher für seine Freundin entschieden hat, aber trotzdem immer noch was für mich empfindet. Ach, das hat er schon auch so gesagt, dass ja, er sich mehr für die Freundin entschieden hat. Ja, wir haben auch darüber diskutiert und haben halt gesagt, also eine Freundin von mir hat ihn zur Rede gestellt, hat gesagt, entscheide dich jetzt endlich. Ihr geht es so schlecht und so und ja. Also die Entscheidung ist ja dann quasi gefallen, ne? Dass er er meinte, es könnte sich noch was ändern, weil mit seiner Freundin läuft auch nicht alles glatt. Pass mal auf, weißt du, welche Gefahr jetzt besteht, Maria, dass der dich so als kleines Eisen im Feuer liegen lässt, nach dem Motto, wer weiß, so als Versicherung, nach dem Motto, wenn das mit der anderen nicht mehr klappt. Ja, wenn die andere Freundin da weg ist, dann genau, bin ich dann da. Genau. Also ich glaube, dass diese Aussage, er hat sich mehr oder weniger entschieden für diese Freundin, die ist sehr schwergewichtig. Und wenn das hier schon so viele Monate geht, würde ich der Formulierung, wenn er sagt, dass er für dich auch noch was empfindet, ne, das mag ja vielleicht sein, aber das hat gar kein Gewicht. Da würde ich mich überhaupt gar nicht von beeindrucken lassen. Ja. Das macht dich nur traurig. Das macht dich traurig. Was nutzt dir das? Er sagt dir, dass er etwas für dich empfindet, aber er bleibt mit der anderen zusammen. Na toll. Ja, ne? Also, das macht mir auch die ganze Zeit so voll zu schaffen. Glaube ich. Deswegen, ja. Ich glaube, das Allerklügste ist jetzt an deiner Stelle den Rückzieher machen. Überhaupt keinen Kontakt und dich gar nicht mit ihm mehr treffen oder dich auf gar keine Sachen einzulassen. Ja, aber sehr viele Freunde von ihm kenne ich auch und mit denen bin ich sehr gut befreundet. Mhm. Und ein einfacher Kontaktabbruch, das fällt sehr schwer. Ja, gut. Immer geht das auch nicht. Aber ich würde auf keinen Fall irgendwie mich näher mit ihm befassen oder mich mit ihm gar treffen oder so. Ja. Einfach mal so ein paar Schritte zurück, ein bisschen auf Distanz gehen. Und vor allen Dingen macht er keine Hoffnungen. Das ist, glaube ich, nicht angesagt in dem Fall. Ja. Ne? Ja. Alles Gute. Ja, und Domian, deine Sendung ist einfach nur klasse, sie ist total Hammer. Danke, Maria, das ist ja nett, dass du sagst. Ich wünsche dir noch sehr viel Erfolg und einen sehr schönen Morgen und Tag. Und, das lieb, ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Thomas Reinke, Wolfram Spikowski, Mina Kemper, Annette Bastian, Tim Stienauer, Jan Grefe zu Baringdorf, Nikolas Schelzig, Marc Sommer und Heide Schulz. Unsere Themen nächste Woche heißen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gewalttätige Frauen und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag plötzlich hässlich. Ich wünsche euch auch ein schönes Wochenende. Und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag wieder mit einer freien Themennacht. Alles Gute bis dahin. Ciao.